Weltraumaffen, Sonderstream, Donnerstagabend, 20 Uhr. Schönen guten Abend. Hallo, Abend. Guten Abend. Und weil die Republika so viel Salz hergibt, gleich ab in die Mine, würde ich sagen. Ja, eine Sekunde. Geht gleich los. Was schauen wir denn heute, Onkel Chris? Heute schauen wir einen ganz besonderen Vortrag. Also es geht um Lohndiskriminierung, angeblich Lohndiskriminierung. Eigentlich ein Thema, was ausgelutscht ohne Ende ist. Aber diese beiden Damen, die wir hier heute kennenlernen, die haben es echt geschafft, dazu einen so hohen Beitrag zu erstellen, dass ich euch das nicht entgehen lassen möchte. Okay. Dann fahre ich jetzt mal ab. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Wir stellen euch heute einen Fall vor, den wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützen und der Entgeltungleichheit im Journalismus zum Gegenstand hat. In unserer Präsentation werden wir zunächst kurz auf den Gender Pay Gap eingehen, dann die von uns unterstützte Klage genauer vorstellen. Außerdem werden wir einen Einblick in die Arbeit der GFF geben. Und zum Schluss werden wir aufzeigen, was ihr gegen Entgeltdiskriminierung tun könnt. Ganz im Sinne des diesjährigen Mottos Pop, Power of People. Ja, ihr habt schon mitbekommen, wir hatten ein bisschen technische Probleme. Jetzt seht ihr immer alles auf einmal. Ich sehe dafür meine Notizen nicht, aber natürlich sind wir Profis, kein Problem. Gender Pay Gap ist euch wahrscheinlich kein unbekanntes Ein Mann Phänomen. Profi, ne? Der sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap oder die Lohnlücke liegt bei 21%. Das bezieht sich auf den Bruttostundenlohn. Also das ist sozusagen pro Stunde verdienen Frauen im Durchschnitt 21% weniger als Männer. Über die gesamte Arbeitszeit gerechnet verdienen Frauen sogar insgesamt fast 50% weniger als Männer. Jetzt gibt es auch noch den sogenannten bereinigten Gender Pay Gap. Da rechnet man zum Beispiel raus, ja gut, wenn man weniger Berufserfahrung hat, klar, verdient man natürlich weniger. Rausgerechnet wird auch, ob Personen Teilzeit arbeiten oder Vollzeit arbeiten und die Beschäftigungsstufe, also wie weit fortgeschritten bin ich, auf welchem Level arbeite ich. Da liegt die Lohnlücke dann immer noch bei 6%. Man kann Ohne sich natürlich fragen, Überstunden. Also ohne Überstunden bringt es natürlich viel. Wenn jemand 20 Überstunden leistet pro Woche, verdient er anderes Geld wie jemand, der keine Überstunden macht. Aber ja. bereinigt, naja, das hört sich jetzt irgendwie an, als wäre das jetzt sauber. Man muss sich aber vielleicht auch so ein bisschen fragen, wie kommt es eigentlich, dass Teilzeit schlechter bezahlt wird als Vollzeit, wenn die Leute doch die gleiche Arbeit machen? Hä? So. Hä? Und das, meine Hä? Damen und Herren, ist mit Abstand der dümmste Spruch, den ich in meinem ganzen Leben bei der Republika auf jeden Fall gehört habe. Wie kommt es, dass die Leute unterschiedlich bezahlt werden, wo sie doch die gleiche Arbeit machen? Ja, weil sie unterschiedlich lang arbeiten, unterschiedlich Ja. verschiedenen arbeiten, unterschiedliche Positionen schon haben. Also ich meine, was ist denn Und das? Teilzeit ist ja nun mal in vielen Fällen auch keine verantwortungsvolle Position, weil du die halt in Teilzeit schlecht ausfüllen kannst. Dann ist es wahrscheinlich so, dass im Teilzeitbereich insgesamt einfach auch vergleichbar die Löhne niedriger sind als im Vollzeitbereich und so weiter und so fort. Ich Ja, wette mit euch, die richtig. wird nicht darauf eingehen, dass Frauen einfach weniger oft aufsteigen wollen, wenn sie einen Job haben, mit dem sie zufrieden sind. Das sind doch Lügen von deinen patriarchalen Freunden aus Russland. Ja, genau. Ich, Also, ja. der Genau. Lifetime. Wir sind gar nicht unterwegs. Hier geht es ja nur darum, dass sie sagt, so, sie kann gar nicht verstehen, warum für eine Position auf Teilzeit nicht anteilig genauso viel gezahlt wird wie für eine Position in Vollzeit. Und ich meine, das ist Ja. absolut wahr. Genau aus dem Punkt, wie ihr gerade gesagt habt. Und einfach weil eine Vollzeitstelle mit einer gewissen Verlässlichkeit einhergeht, die eine Teilzeitstelle einfach nie bringen kann. Also, aber gut, ich meine, als Professorin versteht man das vielleicht nicht, wenn man nur in Mitarbeiter-Arbeitskontingenten denkt und nicht in Menschen. Ja. Auch würde ich mich fragen, woher der Lifetime-Earnings Gap kommt. So. Ich würde mal Ja, ganz sagen, einfach, so wie ne? du Einfach siehst. Zinseszinsrechnung. Ne? Ah. Wisst ihr was? Ihr könnt eigentlich einfach mal so ein Ziel setzen und sagen, ich wäre gern irgendwie ein Chefarzt in der inneren Medizin und im Durchschnitt im Jahr 350.000 Euro verdienen. Aber warum das machen, wenn man doch Gender Studies machen kann? Ja, da kann man die ganze Zeit drum meckern, weil man irgendwie nicht genug Geld bekommt und man irgendwie doch irgendwie Doktor ist in irgendwas. Die Frau hat Recht studiert und nicht Gender Studies. Ja, ich weiß, aber sie hat auch über Gender geschrieben gehabt. So, das ist. Aber wenn ich das höre, dann finde ich diese ganzen Aktionen gegen Recht, die ja jetzt momentan überall gefahren werden, gar nicht schlecht. Also vorher habe ich die ja kritisiert, aber ich glaube, wenn es gegen so Leute geht, bin ich dabei. Ja, aber um in dem Beispiel mal zu bleiben, kann man sich vorstellen, dass man Chefchirurg an der Klinik ist und so viel verdient, wie du es gerade gesagt hast, aber diese Stelle dann nur in Teilzeit macht, wo man sagt so, ja, nee, sorry, aber wenn Notfall ist, ich bin nur in Teilzeit, kann man sich das vorstellen? Vielleicht kommt da der Gehaltsunterschied her. Zumindest in dem Beispiel, was die Dame genannt hat. Na, man könnte ja zwei Frauen, die Chefarzt sind, einstellen und denen gleich viel zahlen und die können dann sich abwechseln. Wenn die eine nicht kann, kann dann vielleicht die andere. Ja. Und dann gibt es ja auch noch die Telemedizin, ne? Und der Kollege aus Indien springt dann auch ein, solange die Telekom mitspielt. Ja. Can you please show me your left hand again? I'd like to see, also, die Frau hat irgendwas mit Recht studiert und von ihr gibt es eine wissenschaftliche Publikation, die lautet, die andere Frage stellen. Intersektionalität als eine Analysekategorie im Recht. Ich finde es klasse. Das stellt ja auch gar nicht den Grundsatz vor dem Gericht, sind alle Menschen gleich irgendwie. Wenn man da Intersektionalität einführt. Fortschritte im Flüchtlingsrecht, Gender Guidelines und geschlechtsspezifische Verfolgung. Ja. Ich finde es klasse. Panel zu Recht, feministische Forderungen im 21. Jahrhundert. Ja, cool. Gunda Werner Institut, Feminismus und Geschlechterdemokratie. Geschlechterdemokratie, was ist das denn für ein Wort? Ich dachte, ich kam hierher nach Deutschland einfach für Demokratie, aber tut mir leid, nee, Geschlechterdemokratie, da bin ich wohl falsch abgewogen. Geh, Geschlechterdemokratie, immer schlechter. Ey, aber die hat voll viele Kommissionen gibt. Es gibt anscheinend eine EU-Kommission für Gendergleichberechtigungsrecht. Richtig übersetzt jetzt. Das war also hat, da ist hat die jetzt dabei. Richtiges Recht studiert und dann noch Gender-Kram, weil die hat voll viele Artikel, die irgendwie Gender und Intersektionalität sind und Flüchtlinge und progressive Inklusion. Ja, aber lasst uns bitte nicht vergessen, okay, Männer dürfen keine Genderbeauftragte sein. Das können nur Frauen. Zur Normalisierung heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit im Recht. Eine queere Analyse der Regulation des Geschlechtswechsels im Vereinigten Königreich. Also wenn ich mich gerade nicht verlesen habe, hat sie tatsächlich Jura studiert, aber dann ein Master of Arts in International Peace unironisch gemacht. Das wäre wohl ein Master of Farts, am I right? International Peace. Ja. Das kann man studieren. Ja. Oder was? Man kann was studieren, was es nicht gibt. Das ist auch interessant. Ist es da nicht International Relations? Nein, Frieden, Ewe. Frieden. Frieden. Sie hat Frieden studiert, also kann sie dir alles über Frieden erzählen. Sie ist Meister der Kunst des Friedens. Und wieso ist es dann Art? Ach, ich komme nicht mit, Alter. Mein Gehirn, ich schaff das nicht. Weil es irgendwas Soziologisches ist, halt. Deswegen meisterhaft. Deswegen ja. Vielleicht. Ja. Und wer macht nochmal öfter Teilzeit? Das sind vielleicht doch wieder die Frauen. Haben wir da vielleicht indirekte Diskriminierung eigentlich? Wer macht Teilzeitjob? Ich verstehe das nicht. Das ist indirekte Diskriminierung dann. Also ausgerechnet, ja. Also das ist bereinigt. Auch Beschäftigungsstufe kann man sich zum Beispiel fragen, naja, Frauen werden seltener befördert als Männer. Klar, verdienen sie dann auch weniger. Ist das jetzt was dann sozusagen rausgerechnet werden muss, weil das keine Diskriminierung ist? Ja, hier ist so Information, das könnte unserem Narrativ widersprechen. Sollten wir das vielleicht anpassen? So, nee, schon okay, ist egal. Also, wenn du dich wunderst, warum eine Gruppe weniger Geld verdienen und du als Attribut das herauslässt, ob die sich um höhere Positionen scheren, und du das in den Raum wirfst und darin keinen logischen Bruch erkennst. Vor allem hat sie dann also noch ihr eigenes Argument so passiviert dargestellt, so als würden Frauen nicht einfach selbst nicht befördert werden wollen, sondern sie werden einfach von Männern weniger oft ausgewählt zur Beförderung. Ja. Ich glaube aber auch, dass es ein unehrliches Argument ist, weil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass in den meisten Studien auch die Gruppen so gewichtet miteinander verglichen werden, dass beispielsweise halt auch nur die Frauen, die befördert werden, mit den Männern, die befördert werden, halt verglichen werden. Und dann, auch wenn es dann eine größere Gruppe ist, werden da halt dann wieder gewichtete Werte gebildet. Aber ich meine, das Kriterium, dass Männer öfter befördert werden oder Frauen öfter befördert werden, das ist vielleicht ein separates Kriterium, aber für die Entgeltstudien hat das eigentlich keine Relevanz, weil bei den Leuten, die direkt verglichen werden in den Studien, schon immer die Personengruppen, die gleich sind, miteinander verglichen werden. Heißt, die Frau, die befördert wurde, kriegt die genauso viel wie der Mann, der befördert wurde, im Durchschnitt. Also ist das meiner Meinung nach ein etwas unehrliches Argument von der Dame hier auch. Aber ja. Nicht überraschend, ne? Könnte man sich jetzt auch wieder fragen. Gut, aber wie auch immer, wir wissen, es bleibt jedenfalls bei mindestens 6%. Und im Journalismus ist es nicht groß anders. Es gibt nicht wahnsinnig viele Zahlen. Ich habe das nochmal recherchiert für heute. Es gibt zum Beispiel den Entgeltatlas. Da sind alle Sozialversicherungspflichtigen mit drin. Es gibt die sogenannte freien Umfrage des Deutschen Journalistenverbandes. Die Zahlen sind alle auf unterschiedlich großen Samples und auf unterschiedlichen Grundlagen und so weiter, aber rauskommt, das Problem ist ähnlich. Ich habe jetzt mal zwei Sachen mitgebracht. Das ist hier eine Grafik von FaktorXY.org, das ist ein Projekt an der Uni München gewesen. Die Männer sind jetzt hier mal in rosa und die Frauen in blau. Da seht ihr, wie sich das Gehalt über die Arbeitserfahrung hin, also das heißt über die berufliche Laufbahn hin entwickelt. Am Anfang super, gleiches Gehalt. Und so nach 10 Jahren kommt der Knick, das ist oft auch, wo die Kinder kommen. Wer hätte das gedacht? Also hier Faktor XY.org als Quelle anzugeben. Und das Ganze, also ich meine, das ist, für eine Professorin ist das eine beschämende Quellenangabe. Man kann sich Faktor XY.org mal angucken, aber das einfach als Quelle anzugeben und dann basierend auf der World of Journalism Studie, wenn man sich das dann auch nochmal anguckt, also das als Quelle anzugeben, also wenn die das ihren Studenten nicht als Fehler ankreiden würde, dann wird die ihren Job nicht erledigen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Mich würde auch mal interessieren, wie groß die Samples sind. Sowas als Quelle zu verlinken ist... Ja, bitte, Chris, geh doch mal auf faktor-xy.org. Das ist wirklich, also, man muss die Seite einfach nur sehen, um zu verstehen, warum das völliger Grütz ist, das als eine Quelle anzugehen. Das ist ja unmöglich. Sekunde. Das ist ja wirklich unverschämt. Also, wenn das der Standard von Wissenschaft ist, den wir im Moment haben, dass man solche Quellen benutzt, dann lassen wir es vielleicht einfach. Ja, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Punkt, aber allein die Quellenangabe, worauf die sich jetzt stützt, ist, das geht einfach mal gar nicht. Ja, auf was für einem Niveau ist die hier unterwegs? Und dann leitet sie ihre Sache ja auch ein. Ja, man sieht ja hier an der Grafik, da ist so ein Knick. Der könnte sich daraus erklären, dass da Frauen Kinder bekommen. Aber egal, reden wir einfach mal weiter. Narrativ. Also, ganz schlimm. Ja, aber das macht doch alles keinen Sinn. Verstehen die denn nicht, dass wir im Kapitalismus leben und es dort darum geht, dass man einfach Profit macht, so gut wie man kann? Und das heißt, wenn man halt jemanden für exakt dasselbe Resultat weniger zahlen kann, man eher diese Personengruppe auswählen würde und nur sie einstellen. Wir haben keine Firmen, in denen nur Frauen eingestellt werden. Ich meine, wenn sie weniger verdienen, dann kann man ihnen ja weniger zahlen. Ja, und das heißt, man kann einfach mehr von ihnen einstellen. So, weißt du? Dieses ganze Argument macht keinen Sinn. Die Seite, die wir hier sehen, die faktorxy.org, die bezieht sich hauptsächlich auf eine andere Webseite. Das ist die World of Journalism Study, was ein Projekt war, was 2012 bis 2016 von der Uni München und von ein paar anderen Unis irgendwie gestartet wurde. Von halt einigen Akademikern da, das macht auch alles einen ziemlich seichten Eindruck. Ja, und also ja, es ist ganz... Ich finde die Datensätze nicht, auf die sie sich berufen. Moment. Da stand gerade in diesem Abschnitt unten, in dem allerletzten Abschnitt, stand da, genau, überhaupt stellt sich die Frage, ob ein 1-zu-1-Vergleich sinnvoll ist. Denn auch Faktoren, die Berufserfahrung oder Anstellungsverhältnisse haben, mit dem Geschlecht zu tun. Frauen arbeiten nicht weniger, weil sie es wollen. Vielmehr wird noch immer von ihnen erwartet, dass sie ihre Kinder vor ihren Beruf stellen, auch wenn das ihre Karriere behindert. Am Ende ist das vielleicht die schlüssigste Erklärung für den Gehaltsunterschied von Frauen und Männern. Das heißt, Frauen werden einfach irgendwann mal erkältet, haben ein Baby und dann können sie nichts tun. Dann leiden sie darunter. Sie müssen das Baby ja dann hinter die Karriere stellen. Die wollen das ja auch alle nicht. Die wollen auch alle nichts mit ihren Kindern zu tun haben. Genau, ja. Oh Mann, das Ding ist doch auch, dass das in der Lebensrealität ist es doch absolut nicht abzubilden. Du hast doch, wenn du ein Kind hast, bist du in der Regel verheiratet und dann habt ihr ein Konto und damit tut ihr eure Einkäufe ab. Klappern. So, du hast doch dann keinen Unterschied zwischen was verdient wer, sondern ihr geht doch dann gemeinsam essen. Also sozusagen, wer was verdient, ist doch dann hinfällig. Also, ja, aber guck mal, Ebel, das macht doch aus Haushaltssicht überhaupt keinen Sinn. So. Also, Ebel, du musst aber auch bedenken, vielleicht ist das heute bei den Millennials anders. Ja, aber Ebel, ist da die Säure schon so tief in die Gehirne gefressen, dass jeder macht, also dass jeder auf seine eigene Kasse macht oder so, weil das ja halt sonst gegen die persönliche Unabhängigkeit geht oder so, keine Ahnung. Guck mal, das ist ja eigentlich noch viel einfacher, okay? Man bewirbt die ganze Zeit alternative Formen von Beruf und Familie und wenn man diese dann bekommt und es zeichnet sich dann ab in Form von weniger Entgelt am Ende vom Monat, wenn man halt ein Kind hat, ja, so, dann ist das doch eher ein positiver Beweis dafür, dass da eben Frauen anders leben als Männer, was Entscheidungen angeht, ja. Wenn ich zum Beispiel mir jetzt vormache, okay, ich will jetzt bei der Olympiade in irgendwie 10 Jahren teilnehmen, aber ich esse jeden zweiten Tag einen Cheeseburger, dann kann ich mich nicht wundern, warum ich in 10 Jahren immer noch nicht bei der Olympiade bin. So. Na, du könntest doch beim Curling mit dem Besen, das kann man auch, wenn man einen Cheeseburger isst. Ja, ja, außerdem, wenn es so weitergeht, ist bald sowieso irgendwie Wettkampfessen auch olympisch, von daher. Außerdem muss ich sagen, Abel, du gehst ja ziemlich von einem sehr regressiven Familienbild aus, ja, die moderne, progressive, kulturmarxistische Familie besteht aus einer Person und einem Haustier. Da haben Kinder keinen Platz. Und so lese ich das hier irgendwie auch in dem Artikel, so nach dem Motto, ja, Moment mal, nicht die Männer sind schuld, nicht die Frauen sind schuld, die Kinder sind schuld. Warte, ist das Haustier der Mann oder die Frau? Jonas Seifert hat das geschrieben. Callout, Jonas Seifert. Das Ding ist doch auch, weißt du, im Endeffekt, ja, wer jetzt auf die Kinder aufpasst, es ist doch nicht nervig, auf Kinder aufzupassen. So, ist doch cool, mit einem Kind zu spielen. So, es ist doch eher die Frage, wer macht sich denn die Mühe, arbeiten zu gehen? Weil irgendwo muss ja Geld herkommen. Aber mit dem Kind spielen ist es total verharmlost, die von Frauen jeden Tag geleistet wird, Abel. Ich meine, klar ist es auch anstrengend, aber mein Punkt ist, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen meinem Boss schöne Augen machen und mit meiner Tochter spielen, dann würde ich mich für meine mit Tochter spielen entscheiden. Ich würde also, mit meinem Boss spielen. Ja, mit mir an meinem Boss rumspielen. Nein, Quatsch. Nein, aber weißt du, so dieser Punkt, dass, oh mein Gott, Kinder, ja, ich, keine Ahnung, macht doch Spaß, es sind deine Kinder so, was ist dein Problem? Ist das wirklich wichtig, arbeiten zu gehen, wenn ein Kind da ist? So, also, ich komme da geistig nicht mit. Ich habe meine Frau vor die Wahl gestellt und meinte zu ihr, wenn du weiterhin arbeiten gehen möchtest, mach das bitte. Ich bin gerne zu Hause und wenn nicht, dann machen wir es halt andersrum. Und im Endeffekt wollte sie dann zu Hause bleiben. Also die können einfach noch eine dritte Linie einführen für die Kinder, okay? Wie viel Kinder verdienen, so. Das ist einfach so eine Linie bei null. Ja, guck mal hier, guck dir die Lohnlücke an zwischen Männern und Frauen und Kindern. Wir brauchen ja, das Quoten wird ja sogar teilweise. Das ja sogar. Teilweise gibt es das sogar in irgendwelchen Vergleichen, dass man einfach alle Bevölkerungsgruppen zusammen irgendwie mischt. Ja. Ja, aber die gehen hier wirklich explizit nach dieses Frauen- und Männer-Paradigma, was halt irgendwie voll seltsam ist. Ja, vor allen Dingen, das Hauptding ist ja, ich meine, sie sagen es ja und sie zeigen es ja da, aber trotzdem ist das alles Unterdrückung, gegen die man irgendwas machen muss. Ja, deine freie Entscheidung, was nicht zu tun oder was anderes zu tun, ist Unterdrückung, weil Statistik und ist voll schlimm. Wo kommen eigentlich diese Kinder her, Werden die einem zugeteilt und man kriegt die dann ohne Vorankündigung morgens geliefert? Oder ja, ja, der hat man sich dafür entschieden, Kinder zu bekommen? Da kam der UPS-Mann mit einem Kind und meinte, das ist jetzt deins, dann kümmere dich jetzt drum. So. Ja. Ja, und dass du am Ende 600 Euro weniger pro Monat hast, ja, für so einen Monatssatz, den gibst du halt aus, um zur Republika zu gehen, damit du halt so einen Grafen von Faktor XY gezeigt bekommst. Ja, genau, warum war auch so ein Grafen? Ich glaube, dass es 700 Euro für normale Leute kostet und 500 für Journalisten. Ja, wir machen auch so eine Grafik. Bei uns ist es dann irgendwie, ja, und hier kommt jetzt der Knick, das ist der Knick, wo die einen irgendwie zur Republika mussten. 600 Euro weniger. Frauen fangen an, weniger zu verdienen als ihre männlichen Kollegen. Das steigt dann irgendwann wieder an, aber so ganz holen sie die Männer nie ein. Das sind so 5,6% jedenfalls hier, werden als Gehaltsunterschied angegeben. Wenn man das dann mal am Ende der Karriere betrachtet, sind es pro Monat 600 Euro. Wenn man das so auf eine Karriere hochrechnet, was man da an Gehaltseinbußen hat und auch an natürlich Pensionsansprüchen, die sich dann verringern, Rentenansprüchen, ist das eine ganze Menge. Ja, und vor allem, was mir dabei auffällt, das ist ja jetzt wieder so ein Ding, was unbereinigt ist. Aber jetzt haben sie hier schon unbereinigt unter 6%. Bei den Freien auch nicht groß anders. Frauen arbeiten als Freie tendenziell ein bisschen weniger als Männer. 39 im Vergleich zu 44 Stunden, das sind ungefähr 90% der Arbeitszeit. Sie verdienen aber noch weniger, nämlich nur 80% von dem, was Männer verdienen, 1.895 Euro. Jetzt sehe ich meine Notizen nicht, wenn es der gleiche Stundenlohn wäre wie bei Männern, wäre es ungefähr bei 2.100 Euro. Aber das ist doch auch wieder so eine Äpfel-Birnen- und Clementinen-Vergleicherei. Wer weiß denn, was der Mann, für wen der schreibt, was der schreibt. Ich meine, Wirtschaftsjournalist verdient nun mal mehr als irgendwie die Lokaljournalistin, die über die Kirmes im Nachbardorf schreibt. Das sind doch alles Sachen, die da eigentlich reinfließen müssen. Im letzten Jahr war außer der Journalistin auf Malta, die wegen den Panama Papers hier ermordet wurde oder mutmaßlich ermordet wurde, außer sie, weiß ich soweit von keiner anderen von den knapp 80 oder 70 Journalisten, die umgekommen sind. Die waren alle Männer. Vielleicht verdient man damit, dass man irgendwo hingeht, wo man erschossen werden kann, mehr Geld. Wer weiß das schon? So. Vielleicht zahlen die Leute dafür mehr wie bei einem Talk auf der Republika. Man kann es nicht wissen. So. Naja, aber eigentlich ist es. Wenn man sich die Normalverteilung anguckt und einfach die Generationenverteilung und ja, ich meine, natürlich gibt es aber noch sehr viele Männer, die sehr viel mehr Geld verdienen. Und wenn hier bei Freien von einem Lohn von 2.100 Euro gesprochen wird, da wird schon ein sehr großes Gehalt mit einbezogen worden sein, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, und sagen wir mal, nehmen wir mal einfach irgendeinen großen Namen aus den Öffentlich-Rechtlichen, ja, wenn du einfach eine Produktionsfirma hast und du bist schon seit Jahren hast du deine eigene Talkshow gehabt bei RTL, dann verdienst du natürlich mit deiner Produktionsfirma viel mehr Geld, wie wenn du gerade von der Universität kommst und als Frau deine eigene Firma startest. Ja, und dann, aber du zählst trotzdem als in der gleichen Lohnkategorie, ja, beziehungsweise Berufskategorie. Und das, also der Vergleich hier ist einfach total lächerlich. Das sieht man allein an den Durchschnittswerten, die hier angegeben werden. Also ich glaube, es geht wirklich darum, dass diese Leute glauben, ihnen würde mehr zustehen, als sie dann im Endeffekt bekommen. Ja, das sowieso. Weil was hindert dich denn daran, einfach, wenn du nicht zufrieden bist mit dem Geld, dich selbst anzuschauen und zu sagen, weißt du was, heute arbeitest du mal so und so viele Überstunden und du machst das und das und du steigst auf, du machst Karriere, halt dich ran, es wird schwer, aber du kriegst das hin. Mach es, ja. So, warum nicht den Beruf wechseln? So, wenn Journalismus ganz viel sowieso schon besetzt ist von Leuten, warum nicht irgendwie, keine Ahnung, Physik studieren oder irgendwie Medizin? Ja, da verbringt man ganz viel Zeit damit und es ist auch sehr kostenlastig, aber dann kriegt man halt sehr viel raus. Ich weiß nicht. Nun zum Verfahren, das wir als GFF strategisch begleiten und in dem es um die eben dargestellte Entgeltungleichheit im Journalismus geht. Was ist das für ein Fall? Eine preisgekrönte Investigativjournalistin beim ZDF stellte irgendwann fest, dass sie weniger Gehalt erhält als ihre männlichen Kollegen. Und das, obwohl sie die gleiche Tätigkeit verrichten. Sie sind nämlich allesamt Beitragsmacher für die Redaktion Frontal 21. Nur eben, dass die Männer mehr verdienen. Die Klägerin wandte sich zunächst an ihren Arbeitgeber, das ZDF, jedoch ohne Erfolg und sah sich deswegen dann im Frühjahr 2000. Ja, die ist da hingegangen und hat gesagt, pass auf, wir machen alle die gleiche Arbeit. Und die haben gesagt, nein. Und da muss man vor Gericht gehen. 15 gezwungen zu klagen. Mit dem Ziel, endlich das gleiche Gehalt wie ihre männlichen Kollegen zu erhalten. Vor allem muss man ja auch mal sagen, wenn das beim ZDF ist, dann wissen wir alle, dass es sich da um sehr hohe Gehälter dreht, unter denen das Gezerre da stattfindet. Wenn das Leute sind, die verantwortlich Projekte für Frontal 21 machen, dann verdienen die sowieso nicht schlecht. Ob 5% mehr oder weniger. Das sind alles Leute, die sich keine Sorgen machen können, die ihre Kinder auf die Privatschule schicken können, die zwei Autos vor dem eigenen Haus stehen haben können. Über so Leute reden wir. Wir reden nicht über Leute, denen das Wasser bis zum Hals steht oder eine alleinerziehende Mutter oder so. Oh, guck mal, ich habe ein Hello World Programm in Java geschrieben oder in C++ hier. Ich bin jetzt einfach mal darauf angewiesen, genauso viel Geld zu bekommen wie ein Entwickler für, ich weiß nicht, Microsoft. So, gib mir einfach, los. Wir machen dieselbe Tätigkeit, ja. Du hast eine Tastatur, ich habe eine Tastatur. Wir machen genau dasselbe, ja. Katzen sind auch Hunde, weil beide haben vier Beine. Los, jetzt komm. Ja, aber der Fall, um den es hier gerade geht, das ist die Birte Meier von Frontal 21. Die Dame sagt den Namen hier ja nicht, deswegen sage ich jetzt mal Birte Meier. Die war Selbstständige und die hat ihr Gehalt mit jemandem verglichen, der nach jahrzehntelanger Tätigkeit da in der Redaktion in Pension gegangen ist. Und mit dem hat die ihr Gehalt verglichen und hat halt ihre Klage auch damit gerechtfertigt, dass sie gesagt hat, so ja, so etwas wie ein Bonus dafür, dass man langfristig angestellt ist und so, der darf nicht gezahlt werden und der steht mir auch zu und da sollte kein Unterschied gemacht werden und deswegen ist es auch erstinstanzlich auch abgelehnt worden, weil einfach ein freier Mitarbeiter nicht mit einem langjährigen Angestellten, der einen ganz anderen Angestelltenvertrag hat, mit auch. Ich meine, früher war es ja auch üblich, je länger man bei einer Firma war, desto höher ist man automatisch in irgendwelche Gehaltsränge gekommen. Das ist jetzt nicht mehr üblich, aber es war früher üblich und man kann die Verträge einfach nicht so vergleichen. Deswegen hat sie erstens auch verloren. Das ist das immer noch so. Weil ja, nicht genau. So in der Realität passiert ist. Das finde ich unglaublich. Also wenn du nach irgendwelchen Tarifverträgen dein Geld kriegst, ist es doch eigentlich immer so, dass es nach Betriebszugehörigkeit geht. Ich finde es immer unfair, wenn jemand mit 10 Jahren mehr Berufserfahrung beim selben Arbeitgeber mehr verdient wie ich. Ich finde es unfair. Wie können also die wenn noch? Du, wenn du einen Tarifvertrag bekommst in einem unbefristeten Angestelltenverhältnis, dann ist das gewiss so, aber das ist ja auch nicht mehr die Normalität. Ja, das stimmt. Das ja. Wollte ich nur sagen. Ja, aber gut, betrifft immer noch genug Leute. Ne? Also öffentlicher Dienst, das Mars gerade meinte, ist ja einer der größten Arbeitgeber. Landete dann zunächst beim Arbeitsgericht Berlin und dort war ein Richter zuständig, der, sagen wir mal, ein wenig, also interessante Ansichten hatte. So sagte er unter anderem in der öffentlichen mündlichen Verhandlung, männliche Kollegen verdienten vielleicht einfach mehr, weil sie besser verhandelt hätten und das sei eben Kapitalismus. Nicht Diskriminierung? Er sagte auch, dass mögliche Schwangerschaften... Kapitalismus ist immer Diskriminierung, nämlich von dem, der nicht den Zuschlag bekommt. Alter, echt, bisschen Grundverständnis. Diskriminierung ist eigentlich ein zusätzlich halt, es kann ein negatives Wort sein, natürlich, aber eigentlich auch neutral. So, man diskriminiert zwischen essbarem und nicht essbarem Essen. So, komm. Ja, das ist auch einfach nur eine Unterscheidung. Du diskriminierst auch zwischen, wie du deine Zeit an deinem Tag verteilst, wenn du den ganzen Tag nur Netflix schaust und sonst nichts arbeitest. Ja, toll, wie willst du dann eine Klausur bestehen? So. Ja, und außerdem, das wird hier auch wieder total, es wird hier sehr sinnverzerrend dargestellt, was da überhaupt passiert ist, weil das wird hier so dargestellt, als ob der das einfach so postuliert hätte, so ja, das ist Kapitalismus, das ist einfach so. Tatsächlich ist es so, dass es eine Nachfrage gegeben hat von der Klägerin, die gefragt hat, warum es Männer in der Redaktion gäbe, die weniger Berufserfahrung hätten als sie und trotzdem mehr verdienten. Und daraufhin hat er halt so zurückgefragt, so, ja, weiß ich nicht, weil die Kollegen besser verhandelt haben. Das nennt man Kapitalismus. Und das wird hier so dargestellt, als ob der so ein Rabauke wäre da halt, ne, der typische Patriarch. Blablabla. Ja, genau, er hat eine Zigarre dabei geraucht und höhnisch gelacht. Eine legitime Ursache dafür sein könnten, also legitim, dass Frauen schlechter verdienen. Wenig überraschend verlor die Klägerin vor dem Arbeitsgericht. Offiziell mit der Begründung, sie könne sich nicht mit ihren männlichen Kollegen vergleichen, für die andere Tarifverträge gelten würden. Und die männlichen Kollegen, für die die gleichen Tarifverträge gelten, die wären eben schon alle länger beim ZDF dabei und deswegen könnten sie auch mehr verdienen. Die Klägerin hat Berufung eingelegt gegen dieses Urteil. Damit befindet sich das Verfahren nun in der zweiten Instanz vor dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. Was ist zu dem Urteil des Arbeitsgerichts Berlin, also in der ersten Instanz, zu sagen? Es ist schlichtweg falsch. Das Arbeitsgericht hat erstens die Tatsachen verkannt und das ist außergewöhnlich, musste das nach dem Urteil auch selber nochmal zugestehen, teilweise den Tatbestand revidieren. Das ist ein Eingeständnis, dass das Gericht die Tatsachen nicht richtig erfasst hat und lässt auch ganz schön tief... Citation needed. Ja, Quelle bitte. Hallo, Quelle. Ja, wo haben die das gesagt? Kannst weitermachen. Blicken. Zum Rechtlichen ist zu sagen... dass das Arbeitsgericht Berlin gegen Europarecht verstoßen hat. Denn es gilt das europarechtliche Prinzip gleicher Lohn für gleiche oder vergleichbare Tätigkeit. Dann ist natürlich die Frage, was ist gleich oder vergleichbar? Und da sagt der Europäische Gerichtshof ganz klar, nur weil Personen nach unterschiedlichen Tarifverträgen bezahlt werden, heißt das nicht, dass sie nicht die gleiche oder eine gleichwertige Tätigkeit ausüben können. Für diese Vergleichbarkeit von Tätigkeiten. Es gibt doch auch Leiharbeiter und sowas. Wie kann das? Dann müssten die ja auch gegen Europarecht verstoßen. Die machen auch die gleiche Arbeit und sind weniger wert im Endeffekt, was Gehalt angeht. Ja, wie kann das denn sein, dass es das dann gibt? Also heißt es. Und deswegen geht das ja. Ja, genau, dass es keine weiblichen Zeitarbeiter geben dürfte. Vor allem, ey, das macht doch wirklich keinen Sinn, okay? Wenn ich bei Firma A meine, dass ich zu wenig bezahlt bekomme, okay? Und dann gibt's Firma B und die hört davon, okay? Dann gibt mir Firma B mal, macht mir einen besseren Vorschlag, ich verhandle mit denen ein bisschen so und dann bin ich bei Firma B, ja? Wenn's dir hier nicht passt, dann geh doch woanders hin, so. So, ich meine, ich verstehe schon, diese ganze Diskriminierungssache ist voll schlimm und hart, aber solange eine Firma nicht extra Leute einstellt oder irgendwie Frauen aufhört, Geld zu zahlen nach einer bestimmten Uhrzeit und dann Männern aber mehr auszahlt, ja, so, da ist keine Diskriminierung im System. So, da ist eine Diskriminierung bei euch in den Köpfen drin, weil ihr sie sehen wollt, weil ihr einen Agenda habt, weil ihr sonst nicht auf die Republika könnt und dort nicht irgendwie Leute abzocken könnt. Das ist so ironisch, okay? Frauen beschweren sich, dass sie zu wenig Geld verdienen, sind auf der Republika und werden die für diesen Talk bezahlt, ja, oder nicht? Also das letzte Mal, als wir nachgeguckt hatten, war das nicht so, zumindest so, wie es auf der Homepage stand. Aber was sie natürlich tun, ist, sie sparen sich das Geld, um da selber, also die Eintrittskarte ist für die quasi umsonst. Und das ist ja schon mal ein Gegenwert von, was hat sie gemeint, 700 Euro. Ne? Also. Ja. Also wie ich das verstanden habe, muss ich dazu sagen, um jetzt mal einzuhaken, erstmal bekommen die sowieso immer eine Aufwandsentschädigung im dreistelligen Bereich sowieso erstmal und dann werden sie eventuell noch zusätzlich von den Organisationen bezahlt, die sie da quasi hin entsandt haben, die im Hintergrund als Sponsoren für die Republika Geld zur Verfügung gestellt haben, um die ganze Organisation bereitzustellen. Mhm. Aber gut, ich meine, ich stecke da nicht in Organisationen drin, aber so scheint es auszugehen. Und auch von der Republika direkt. Es ist halt was anderes, wenn du sagst, du kriegst ein Honorar dafür, dass du bezahlst oder du bekommst eine Aufwandsentschädigung wie für die Anreise, Hotelkosten, bla bla bla. Das ist ja auch Geld wert. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja, die Eintrittskarte ist auch Geld wert. Ne? Also. Ja, das ist, wie gesagt, und allein die Eintrittskarte, haben wir auch schon mal gesagt, auch dreistelliger Bereich, allein die Eintrittskarte. Ja, aber guck mal, dann haben wir ja eigentlich den Gender Gap da geschlossen, wenn wir einfach jeden Monat eine Republika veranstalten und nur Frauen hingehen. Das ist doch geil. Ich möchte noch eine Sache zu der ganzen EU-Sache hier sagen. Und zwar an sich stimmt es schon, also es gibt den Grundsatz, dass gleiches Entgelt für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit sichergestellt werden soll, laut EU-Recht. Aber was ist gleiche und gleichwertige Arbeit? Es gibt nämlich da nochmal eine separate Richtlinie, und zwar die EU 91/383 Leiharbeiterrichtlinie, die davon ausgenommen ist. Ja, und wenn wir hier über Teilzeit- und Leiharbeitsverhältnisse und außertarifliche Verhältnisse und freie Mitarbeiter reden, dann, ja, ich meine, die Dame hat Jura studiert. Und ich die einfachen Zusammenhänge da sehr einfach, und die zieht hier wirklich die Stränge zusammen, das ist wirklich Hanebüchen. Ja, wenn man das Recht so haben will, wie man es gerne haben will, dann ist das egal, wie lange du Jura studiert hast wahrscheinlich. Ach, Tätigkeiten, ja. Kommt es nämlich nur auf die Art der Tätigkeit an, nicht wie es bezeichnet wird, die Tätigkeit, also bin ich jetzt Direktor oder Praktikantin, wenn wir de facto die gleiche Tätigkeit machen, müssen wir auch gleich bezahlt werden. Und es kommt eben auch nicht darauf an, in welchem Tarifvertrag bin ich eingruppiert. Und selbst dann ist hier in diesem Verfahren zu sagen, dass die männlichen Kollegen der Klägerin im gleichen Tarifvertrag auch allesamt mehr als sie verdienen. Nur noch zum Abschluss zu dem Argument, dass die männlichen Kollegen, die jetzt einfach schon länger beim ZDF dabei sein und deswegen mehr verdienen dürften und könnten. Auch das stimmt nicht, denn die Gehaltsunterschiede lassen sich nicht mit der Länge der Betriebszugehörigkeit beim ZDF erklären. Es gibt da einfach keine Korrelation. Ja, und das hatte ich für absolut. Das haben wir gerade alles erwähnt, das ist einfach nicht so. Was soll ich sagen? Ja, ich meine, das ist halt gang und gäbe, wie wir gerade schon gesagt haben, dieses Ding im öffentlichen Dienst, also da müsste dieses Europarecht jetzt aber ziemlich neu sein, weil also die Sachen, als ich angefangen habe zu arbeiten und Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin, viele von denen sind in den öffentlichen Dienst gewechselt, meine Schwester arbeitet im öffentlichen Dienst und die kriegen alle nach Betriebszugehörigkeit, also... Und außerdem diese ganze Beförderungssache ist wirklich einfach nur ein Teil, wo dir nicht einfach so gesagt wird, guck mal, hier hast du mehr Geld, Junge, sondern dir wird gesagt, hier hast du mehr Verantwortung, okay? Wenn du das möchtest, kannst du die übernehmen und die wird dann auch so demnach auch ja finanziell dann der Unterschied gezeigt. Ja? Die Dame hat gerade gesagt, wörtlich, dass die Dame, um die es vorhin geht, die eine freie Angestellte war, nach einem gleichen Tarif gezahlt wurde, wie andere Männer gezahlt wurden, nur dass andere Männer einen höheren Tarif bezahlt bekommen hätten, als freie Mitarbeiter. Ich meine, was ergibt denn das überhaupt für einen Sinn? Als ob das ein Tarifvertrag wäre. Als freier Mitarbeiter hat man keinen Tarifvertrag. Das ist die Definition von einem freien Mitarbeiter. Ich glaube, das mit dem freien Mitarbeiter, das hast du jetzt gesagt, aber das hat sie, glaube ich, nicht erwähnt. Also... Vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber ich glaube, ich habe das von ihr jetzt noch nicht gehört. Dass die Klägerin nun gleiches Gehalt wie ihre männlichen Kollegen haben möchte, ist jetzt weder etwas grundlegend Neues noch etwas sonderlich Verwerfliches oder Verwegenes. Im Gegensatz, es ist ein seit langem anerkannter Rechtsgrundsatz, dass Frauen und Männer für die gleiche oder gleichwertige Tätigkeit den gleichen Lohn erhalten müssen. Das gilt im europäischen Recht schon seit über 60 Jahren und findet sich heute auch im Artikel 157 AEUV. Entgeltgleichheit ist auch ein europäisches Grundrecht und es gibt auch zahlreiche europäische Richtlinien zu dem Thema. Nach dem nationalen Recht ist es auch nicht anders. Entgeltdiskriminierung ist verboten, verstößt gegen die Verfassung und gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Ja, und weil das alles so eindeutig ist und so, hat auch das ZDF gesagt nein und der Richter hat auch gesagt nein. Ja, und was in dem 157 AEV steht, habe ich gerade schon erzählt. Also das ist, sucht sich ihre Fakten zusammen Und das ist, wie die das interpretiert, ist echt schlimm. Guck mal, das ist so schwachsinnig, okay? Wenn das wirklich irgendwie irgendwelcher Prozentsatz ist, der wirklich Männern eher gegeben wird an Geld und Frauen dann nicht, so dieser Unterschied, ne? Dann könnte man eigentlich so ein Experiment starten, wo man sich zwei Leute aussucht, einen Mann und eine Frau, die melden sich zu irgendeinem Job bei irgendeiner Firma an und gehen dann nicht arbeiten, okay? Keiner von denen geht arbeiten, okay? Wenn der Kerl am Ende vom Monat Geld bekommt und die Frau nicht, okay, dann ist da ein Problem, okay, so, weil beide haben nicht gearbeitet, ja, wenn der Kerl trotzdem bezahlt wird, dann wird er buchstäblich nur dafür bezahlt, dass er ein Kerl ist, ja, und die Frau wird nicht bezahlt, nur dafür, dass sie eine Frau ist, ja, oder wenn sie beide genauso viele Stunden arbeiten und genau dieselben Entscheidungen treffen für, ich weiß nicht, so ein Jahr, ja, man muss ja nicht lange messen, das muss ja nicht so sein, dass man da über Jahrzehnte mit verfolgt, okay, dann sieht man doch, dass teilweise auch so effektmäßig Frauen mehr verdienen in den ersten paar Jahren als Männer. So. Ich weiß, dass anekdotische Evidenz nutzlos ist, aber in der Firma, in der ich arbeite, arbeitet keine Frau Vollzeit und kein Mann nicht, also kein Mann Teilzeit. So. Und dann gibt's hier den Gender Wage Gap, der um sich geht. So. Ja. Wow. Ja. Also zusammenfassend können wir sagen, rechtlich ist die Situation ganz klar, aber in der Praxis sieht es ganz anders aus. Rechte, so auch unsere Auffassung, dürfen aber nicht nur auf dem Papier stehen, sondern müssen im Fall auch eben eingeklagt werden, damit sie Wirkung entfalten. Ja, und das ist, wo die GFF ins Spiel kommt. Dem Recht zu seinem Recht verhelfen ist unser Slogan. Unser Anspruch ist, sowas zu sein wie die deutsche ACLU, die American Civil Liberties Union, die ihr vielleicht kennt. Und quasi da eine Kriegskasse für die Grund- und Menschenrechte bereitzuhalten, wenn es den Rechten an den Kragen geht, dass wir dann die Möglichkeit haben, zu klagen und das eben auch langfristig durchzuhalten. Das machen wir in verschiedenen Formen. Strategische Prozessführung ist unser Ansatz. Die Formen sind zum Beispiel, dass wir gegen Gesetze Verfassungsbeschwerde einlegen, vor dem Bundesverfassungsgericht, aber auch vor Landesverfassungsgerichten. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, vor kurzem haben wir gegen das neue BND-Gesetz Verfassungsbeschwerde eingelegt. Die ist jetzt auch zugestellt worden, schon an die entsprechenden Bundesorgane. Also das wird offenbar ein High-Profile-Verfahren gegen das sogenannte G10, also das Artikel 10-Gesetz sind wir vorgegangen, gegen den neuen Straftatbestand der Datenhehlerei. Was wir aber auch machen, ist, dass wir ausgewählte Klagen vor den sogenannten Fachgerichten begleiten, also vor den unteren Instanzen. Zum Beispiel habt ihr vielleicht mitbekommen, dass die Ärztin Christina Hähnel aus Gießen angeklagt und verurteilt worden ist, weil sie auf ihrer Website Informationen darüber bereithält, dass sie nicht verbotene Abtreibungen durchführt. Dafür ist zu 6.000 Euro Strafe verurteilt worden. Moment mal, vielleicht erwähnst du halt auch noch einfach, dass das strafbar ist nach unserem geltenden Recht. Das mag dir nicht passen. Ja, ich glaube, das brauchst du denen da nicht erzählen auf der Republika. Die Talking Points haben die, glaube ich, alle schon bis zur Erschöpfung gehört. Aber wie hat es mit der Entgeltgleichheit? Also ja, nichts. Die wollte einfach mal darauf hinweisen, dass diese komische deutsche ACLU auch noch andere Sachen macht. Dann in den Strafgerichten. Das machen wir dann eben durch die Instanzen, notfalls auch bis nach Karlsruhe oder zum EuGH. Was wir auch machen, sind sogenannte Amicus Curiae-Briefs. Der Amicus Curiae ist der Freund des Gerichts, also dass wir die Rechtslage oder so, also sozusagen zusätzliche Informationen einem Gericht zur Verfügung stellen. Kann man auch in Form eines Rechtsgutachtens machen. Das haben wir vor dem US Supreme Court gemacht im Microsoft-Fall. Der ist ja jetzt eingestellt worden, aber da waren wir zum Beispiel mit einem Brief am Start. Das werden wir aber auch im Inland jetzt stärker verfolgen, zum Beispiel im Fall links unten in die Media. Moment, links unten in die Media, sind das nicht die, die mal gelöscht wurden hier? Also sehe ich das richtig? Die GFF gibt dir Geld dafür aus, Leute zu unterstützen, die eine Website gegründet haben, auf der andere Leute private Daten, Fotos etc. mit der Aufforderung zur Bedrohung und Unterdrucksetzung dieser Leute. Also muss schon sagen, das war ein Leumund, der mir gefällt. Guck mal, ja. So die, das ganze Argument mit hier Entgelt ist eigentlich so ein ethisches Ding, ne? Und wenn man dann sich öffentlich hinstellt und sagt, ja, wir haben hier so ethisch dubiose Leute so am Start, mit denen wir kooperieren und Sachen machen, so, kommt nicht gut. Journalisten. Ja, und wenn man sich das mal anguckt, also die vergleichen sich selber hier mit der ACLU und die ACLU, die ist, es ist eine Institution wirklich in Amerika, vielleicht kennen das einige Leute nicht, das ist die American Civil Liberties Union und die ist wirklich schon seit Urzeiten in Amerika unterwegs, ich weiß jetzt nicht genau seit wann, aber die unterstützen wirklich Leute bei ihren Bürgerrechtsklagen und zwar in alle Richtungen und die sind in der Regel auch wirklich für alle Richtungen offen, die unterstützen auch Leute, die vielleicht geschmacklich nicht so ganz den Mainstream treffen, sage ich jetzt mal, aber deren Bürgerrechte trotzdem betroffen sind, auch sehr oft und sind relativ unparteiisch, obwohl sich das auch langsam verändert in Amerika. Ja, leider. Und wenn die GFF sich daran orientieren wollen, wäre es an sich auch gut. Und sie haben einige gute Beispiele genannt, beispielsweise Klage gegen G10, Transparenzklagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz, Anti-Whistleblower-Gesetzgebung, also Whistleblower-Schutzsachen. Und solche Sachen sind ja unterstützenswert, weil Bürgerrechte sind immer unterstützenswert. Aber so wie mir das scheint, ist die Plattform auch so ein bisschen gehijackt, wenn man direkt sagt, Klagen auf Entgeltgleichheit und wir haben gewisse Richtlinien, wie wir unsere Klagefälle auswählen und da orientieren wir uns auch an bestimmten Minderheitsschutzrichtlinien und solchen Sachen. Also mit der ACLU würde ich die wirklich nicht vergleichen, weil das ist schon, die ACLU ist auf jeden Fall sehr viel seriöser als diese GFF-Veranstaltung. Ja, wie du gerade ja gemeint hast, dass das teilweise Sachen sind, die nicht so nach dem Geschmack sind, das ist auf jeden Fall richtig. Also ich erinnere mich dann noch an diese. Also es gibt ein paar so Dinge, die auch international durchgegangen sind, dass halt die ACLU zum Beispiel irgendwelchen richtigen Nazis jetzt quasi das Recht eingeklagt hat, dass die irgendwo marschieren dürfen, quasi in kompletter Uniform sozusagen mit harten Kreuzen und allem Kram irgendwie auch in irgendwelchen Vierteln, wo halt Schwarze wohnen oder viele Juden wohnen oder so. Ja, deswegen habe ich auch extra gesagt, geschmackslos und aber nach örtlicher Gesetzgebung, nach deren Gesetzen ist das deren Recht und deren genau. Bürgerrecht, deswegen, ich wollte halt Staat nicht einschränken darf. Nur nochmal darauf hinweisen, wie kompromisslos die ACLU da halt eben ist. Ne? Ja, die ACLU ist da halt eben total kompromisslos. Denen geht es halt wirklich um die Civil Liberties, die Leute halt haben in Amerika. Und da sind halt die Leute vom Gesetz gleich, ne? Und da kommst du nicht hin und sagst irgendwie die Würde des Menschen und erfindest dann da irgendwie dazu, wer da jetzt irgendwie die Würde hat und wessen Würde irgendwie wie irgendwie gefährdet ist und so ein Kram hier, was wir hier in Deutschland probieren. Ja. Ja, und solange die ihren Prinzipien treu sind, ist das ja auch gut, auch wenn es halt Befindlichkeiten stört. Das ist halt das Problem mit Prinzipien. Sie gefallen nicht jedem. Aber wenn die Prinzipien, die Bürgerrechte haben Vorrang vor dem Staatsrecht sind, ja, das wisst ihr was? Wisst ihr was? Der Staat sollte einfach mal auf all dieses Gejammere aktiv hören und hingehen und sagen, wisst ihr was, ihr lieben tollen Frauen, die sich da so beschweren wegen nicht genug Geld im Vergleich zu Männern, hier habt ihr mal eine Aufhebung von dem Gesetz gegen die Diskriminierung von Leuten nach ihrem Geschlecht. Ihr könnt jetzt offiziell eine Firma gründen, wo ihr nur Frauen einstellt. Macht es mal. Und dann lass uns mal schauen, so wer wie viel verdient auf derselben Arbeitsstelle. So, lass mal schauen, ob da jetzt vielleicht es doch wirklich einfach nur nach Uhrzeit geht. Denn wenn es nur nach Geschlecht geht, dann müsste es ja eigentlich unter den Frauen keine Unterschiede geben. Die müssten ja alle total gleich sein und ja, was soll's. So. Genau, eigentlich geht es hier um wirklich sehr große Rechte und ich meine, gut, natürlich Gleichstellung von Mann und Frau ist ein sehr großes gesellschaftliches Thema, aber wenn hier Sachen wie Überwachungsgesetze, Geheimdienstgesetze, Transparenzgesetze von Staaten und Entgeltgleichheit von Journalisten in einem Atemzug unter den Top 5 Punkten, die diese Organisation angehen will, genannt wird, ich weiß nicht, irgendwie ist das komisch gewichtet. Ne? Was uns auch sehr wichtig ist, mir besonders am Herzen liegt, ist die Kooperation mit sogenannten Law Clinics. Das sind Praxisprojekte in der juristischen Ausbildung, wo Studierende am echten Fall quasi rechtliche Fragen sich selbst erarbeiten. Ich bin Mitgründerin der Humboldt Law Clinic im Bereich Grund- und Menschenrecht. Da gibt es inzwischen auch eine Internet-Law Clinic, mit der haben wir im Fall Datenhehlerei zusammengearbeitet. Die Law Clinic in Würzburg von einer Kollegin von mir hat im Fall Bayerisches Polizeiaufgabengesetz jetzt eine Popularklage mit vorbereitet. Da waren wir mit involviert, da werden wir uns auch an dem Thema weiter dranbleiben. Im Fall Entgeltgleichheit ist das jetzt zum Beispiel so ein Fall, wo wir eine Klage, die bereits anhängig war, eben von dieser Journalistin vor dem Arbeitsgericht Berlin, jetzt begleiten durch die Instanzen. Und Chris hat es schon angesprochen, sie ist jetzt in der zweiten Instanz. Güteverhandlungen sind jetzt leider gescheitert. Es geht jetzt weiter mit dem ganz normalen, sozusagen streitigen Verfahren. Und da unterstützen wir sie. Genau, kommen wir dann... Ja, also sorry, jetzt bin ich nochmal weiter dran. Ich habe eben angesprochen das Thema strategische Prozessführung. Jetzt kann man sagen, gut, strategische Prozessführung, was soll daran jetzt irgendwie was Besonderes sein? Für jeden Fall hat man ja eine Prozessstrategie. Man überlegt ja schon immer, wie macht man das jetzt am besten vor diesem Gericht und wie argumentiere ich jetzt und bringe ich das jetzt noch oder nicht? Strategische Prozessführung ist mehr als das. Es geht uns einmal darum, eine langfristige Strategie für die Grund- und Menschenrechte zu verfolgen. Das heißt, nicht irgendwie kurzatmige Ad-hoc-Interventionen mal hier, mal da zu haben, sondern eben zu sagen, ich habe gesagt, eine Kriegskasse bauen wir auf, wir bleiben an Fällen dran. Wir haben eine nachhaltige Strategie, wo wir eben Fälle über eine längere Zeit auch verfolgen können. Und wir wählen unsere Fälle im Licht dieser Strategie eben sehr sorgfältig aus. Wir nehmen natürlich nicht alles, was kommt. Wir nehmen aber auch noch nicht mal alles, was irgendwie ungerecht ist, sondern wir versuchen dann, uns auf die Fälle zu konzentrieren, die über den Einzelfall hinausweisen und wo wir mit unserer Expertise den sozusagen optimal tätig werden können und wo wir unsere Ressourcen besonders effizient eben einsetzen können. Dazu gehören natürlich dann auch die richtigen Klägerinnen und Kläger, die also den Fall irgendwie anschaulich machen können, wo die... Ich habe ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass sie gewisse Kriterien haben, wonach die auswählen. Ja. Und ich habe jetzt gerade nur noch mal die Webseite von denen nebenbei aufgemacht und auf Strategie geklickt. Und ich muss sagen, die hat sich den Text der Webseite relativ gut gemerkt. Also die hat das jetzt nicht wörtlich rezitiert, aber ich finde das sehr lustig, weil jetzt Katja hat ja gesagt, sie bringt dafür geeignete Klägerinnen beziehungsweise zum Beispiel Journalistinnen mit exzellenten Juristinnen zusammen. Und ich musste einfach sagen, in dem Text auf der Webseite steht da natürlich Klägerinnen, zum Beispiel JournalistInnen mit exzellenten JuristInnen zusammen. Das ist der also, Genderschluckauf, ja. Genau, das ist der das Genderschluckauf-Sternchen. Also das muss ich jetzt wirklich sagen. Toll. Und nochmal dazu, die hat sich den Text von der Webseite gut gemerkt. Es hört sich auch echt an wie Werbung und ich wollte wirklich echt fragen, so ob ich das denn archivieren kann, dann verlinke ich das später auch nochmal in den Shownotes, weil ja, vielleicht ja, also, was das mir auf jeden Fall dazu auffällt, ist, am Lachen seid, keine Ahnung. Es kommt halt, es kommt zuerst, kommt deren Agenda und dann die Moral. Das Recht oder Unrecht oder so von irgendwelchen Leuten, das hängt dann davon ab, ob die fotogen genug sind und es irgendwie in die Agenda oder so reinfällt. Und wir wollen die deutsche Civil Liberties Union sein, am Arsch. Erst kommt die Agenda, dann die Moral. Die Fakten sozusagen möglichst gut zum Rechtsproblem passen. Es gibt den Ausdruck Bad Facts make bad law, also wenn der Fall sozusagen ganz krumm angelegt ist, dann kann man da sich manchmal eine schlechte Entscheidung mit einhandeln. Das heißt, wir gucken auch sehr genau darauf, mit wem wir so einen Fall durchsetzen und wählen zum Teil eben auch ganz gezielt danach die Kläger und Klägerinnen aus. Wir machen das, wir wollen natürlich jetzt nichts neu erfinden. Das heißt, wir gucken immer auch, welche Akteure und Akteurinnen gibt es schon in dem Feld. Wir kooperieren mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Zum Fall Datenhehlerei zum Beispiel haben wir es mit Reporter ohne Grenzen gemacht und mit Amnesty International und versuchen eben da unsere Aktionen zu koordinieren und sehen uns natürlich auch so ein bisschen als eine Unterstützungsorganisation, die rechtliche Expertise da zur Verfügung stellt, wo andere Akteure in ihren Handlungsmöglichkeiten beschnitten werden. Was wir machen, ist, wir begleiten das mit sorgfältiger Öffentlichkeitsarbeit zu unserer Prozessführung. Wir machen also keine politische Kampagnenarbeit, aber wir versuchen, das Recht zu erklären. Und da geht es uns schon auch darum zu sagen, ja, Grundrechte, die gibt es irgendwie auf dem Papier, aber wenn ihr nichts damit macht, dann können die auch gefährdet werden, ohne dass ihr das vielleicht sogar merkt. Das heißt, wir versuchen an den Fällen zu erklären, was ist eigentlich das Problem, warum könnte das auch dich betreffen, warum sollten wir uns für die Einhaltung der Verfassung eigentlich einsetzen, warum sind solche Verfahren wichtig. Sehr interessant. Jetzt. Hier auf der Folie haben die auf das Gender-Higgs-Sternchen verzichtet. Warum haben die sind auf der Republika? Also da können die sich doch mal so ein Sternchen erlauben. Das ja, eigentlich schon. Konservativ von denen. Hallo? Ja, vielleicht haben sie auch erst diesen Vortrag gehalten, dann haben sich die Leute beschwert, weil die Sterne fehlen und dann haben sie es auf der Website noch ergänzt. Ja, wow. Hier, ihr habt es bei uns zuerst gehört. Können ja sein. Kommen wir dann wieder auf unser Fallbeispiel Entgeltungleichheit zurück. Also warum und wie unterstützen wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte dieses Verfahren? Also zunächst zum Warum. Erstens, der Fall passt zu unserer Strategie. Wie der Name schon andeutet, GFF, Gesellschaft für Freiheitsrechte, möchten wir die Freiheit stärken. Das ist unser Anliegen. Und dazu gehört auch die Freiheit von Diskriminierung, auch von Entgeltdiskriminierung. Die Freiheit stärken. Wir möchten die Freiheit stärken, indem wir sagen, eure Tarifverträge sind egal, eure Betriebszugehörigkeit ist egal, ob ihr freie Mitarbeiter seid oder nicht, ist egal, gib Geld. Die Freiheit von... Hört sich das nicht toll an? Wir wollen die Freiheit stärken, aber auch wenn die Sternchen nicht auf der Folie hatten, stand ja trotzdem die richtigen Kläger und Klägerinnen vertreten. Die richtigen. Nicht die falschen. Wisst ihr was, wir brauchen einfach nur eine Frauenquote für die Stelle vom Bundeskanzler, okay? So. Und es soll immer Frau sein. Dann haben wir es geschafft. Dann ist alles Denn gut. Freiheit muss immer gleiche Freiheit sein. Was ist das eigentlich für ein Akzent, wo man das Wort gleich als gleich ausspricht? Hab ich noch nie gehört. Weiß ich nicht, aber... Das ist kein Akzent, das ist eine individuelle Sprachstörung. Sprachfehler. Keine Ahnung. Zweitens, der Fall eignet sich als Präzedenzfall. Er hat zum einen sehr hohe Erfolgsaussichten und stellt zum anderen ein typisches Problem dar. Das bedeutet, ein eventuelles Urteil ist dann auch übertragbar auf viele andere Konstellationen und weitere Klagen können sich dann auf so ein Urteil stützen. Das Ding, was in der zweiten Instanz ist, hat eine hohe Erfolgsaussicht, ja. Meint ihr wirklich? Ich möchte hier an eine Sache erinnern aus unserem letzten Sonntagsstream mit der Musterfeststellungsklage oder vielleicht war es sogar schon letzte Woche, ich weiß es gar nicht mehr, aber so Verbände wie der GFF, die können mit dieser Musterfeststellungsklage klagen und einfach, auch wenn sie selber nicht betroffen sind, klagen und der normale Bürger kann das nicht und wollte ich nur noch mal sagen. Der dritte Faktor ist die Klägerin. Die Klägerin ist preisgekrönt und sehr erfolgreich, hat auch unter anderem den Deutschen Wirtschaftsfilmpreis gewonnen und viele zahlreiche andere Stipendien. Oh mein Gott, warum verkauft die mir hier irgendwas? Mann! Den Deutschen Wirtschaftsfilmpreis, ja. Aber mal, da ging es doch wahrscheinlich nicht. Ich würde hier über Entgeltgleichheit für Männer und Frauen ein Praxisbeispiel aus dem Journalismus reden und stattdessen liest sie einfach aus einer Biografie von wem vor und... Auszeichnung, sodass an ihren Qualitäten und Fähigkeiten gar kein Zweifel besteht. Dazu verfügt sie über einen Anwalt, der sich sehr gut auf dem Gebiet des Entgeltdiskriminierungsrechts auskennt. Und last but not least... Hat sie da gerade ein neues Gebiet erfunden? Auch wenn die Klägerin nach wie vor an einer gütlichen Einigung mit ihrem Arbeitgeber, dem ZDF, interessiert ist, ist sie auch bereit... wenn es nötig ist, durch alle Instanzen zu gehen. Das kann auch ganz schön lange dauern, aber eins steht fest, wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte stehen dabei fest an ihrer Seite. So, was machen wir jetzt als GFF? Es ist einfach, durch alle Instanzen zu gehen, wenn du jemanden hast, der die ganzen Kosten zahlt, ne? Dann ist es sehr einfach, durch alle Instanzen zu gehen. Da kann man wirklich schön Flagge zeigen, wenn man so einen starken Partner hat, der alles zahlt. Yay. in diesem Verfahren zum einen Networking. Das bedeutet, wir tauschen uns mit anderen AkteurInnen aus zu dieser Thematik, beispielsweise dem Deutschen Juristinnenbund. Wir haben auch eine Fachkonferenz zu dem Thema Entgeltdiskriminierung und Entgelttransparenzgesetz. Ja, Deutscher Juristinnenbund ist wahrscheinlich unseren Zuschauern auch schon ein Begriff, haben wir ja häufiger mal irgendwie dabei. Das sind zum Beispiel die Leute, denen wir auch die tolle Reform unseres Sexualstrafrechts zu verdanken haben, die da hauptsächlich für verantwortlich waren. Und letztens hatten wir auch dieses Jubiläum, was die gefeiert haben, wo dann ganze zwei Bundesministerinnen bei ihnen aufgeschlagen sind, um sie zu beglückwünschen. Und das ist halt die Zivilgesellschaft auf jeden Fall. Mit organisiert und wir sind als Speakerinnen auf Veranstaltungen. Nora, du warst vor kurzem beim Deutschen Journalistinnen. Ja, genau, in München, Frau macht Medientagung, genau. Genau. Wir beraten die Klärenden strategisch, aber wir informieren auch die Öffentlichkeit. Das bedeutet, wir bereiten juristische Hintergründe auf. Was ist Entgeltdiskriminierung, Entgeltungleichheit, Europarecht, nationales Recht und so weiter und so fort. Und das komplexe Verfahren. Wo sind wir? Welche Instanz? Was bedeutet Güterichterverfahren? Und so weiter. Sodass es auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich wird. Wir beantworten auch Presseanfragen. Denn wir sind der Ansicht, Recht wirkt nur, wenn es auch verstanden wird. Und so verstanden wird, wie ihr das gerne möchtet. Deswegen, auch auf unserer Homepage, findet ihr zahlreiche Informationen zu dem Fall und zu den rechtlichen Hintergründen. Rechte.org. Und dann noch unter Klage Equal Pay. Und bald werden auch noch Publikationen folgen von der Tagung, die wir mitorganisiert haben zur Entgeltdiskriminierung. Ja, Entgelttransparenzgesetz, da hat sich ja jetzt ein bisschen was getan. Ist das jetzt die große Lösung? Ja, also manche auch von euch fragen sich jetzt vielleicht, jetzt es gibt doch dieses Entgelttransparenzgesetz, das gibt es doch jetzt seit letztem Jahr. Dieser Fall, ich habe ja vorhin schon gesagt, aus dem Jahr 2015 ist der jetzt nicht irgendwie schon, kann man den nicht schon wieder in die Papiertonne werfen? Habe ich jetzt nicht viel mehr Rechte mit diesem Entgelttransparenzgesetz und muss gar nicht mehr klagen und alles easy? Leider nein. Also Entgelttransparenzgesetz, auch sperriger Name, klingt zwar vielleicht ganz hoffnungsvoll, ist aber schlecht gemacht. Ganz kurzer Abriss. Erstens, gilt nur in Betrieben ab 200 Beschäftigten. Zweitens, gilt nicht für Selbstständige, sondern nur für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und es ist gerade noch umstritten, ob es auch für arbeitnehmerähnliche Personen gilt. Drittens, welche Auskunft erhalte ich da? Ja, keine sonderlich hilfreiche. Ich bekomme nämlich keine Auskunft über die Gehälter einzelner männlicher Kollegen, sondern nur den Median ihrer Gehälter. Median bedeutet, ich kriege noch nicht mal den Durchschnittswert, sondern der Durchschnitt wird genommen und dann werden aber die Extremwerte nach oben und von unten rausgerechnet. Sprich, die besonders hohen Gehälter meiner männlichen Kollegen, erfahre ich überhaupt nicht. Was passiert dann nach der Auskunft? Na, im Zweifel nichts. Denn wenn ich feststelle, dass ich weniger als meine männlichen Kollegen verdiene, dann ist mein Arbeitgeber nach dem Gesetz erstmal zu gar nichts verpflichtet. Er muss gar nicht handeln, muss nicht mein Gehalt angleichen, muss mir keinen Schadensersatz bezahlen, oh keine Gott, Entschädigung. Sprich. Sorry, ich muss jetzt mal rufen. Kulturmarxismus. Nee, aber wirklich, Chris, warte. Das ist wirklich Kulturmarxismus. Wir müssen alle wissen, was alle verdienen. Alle müssen am besten das Gleiche verdienen. Chris, ja, also, ist gerade Unterschiede sind, müssen direkt geächtet werden und bla. Jetzt habe ich gerade so einen Gedanken ganz schlimm gekommen. Okay, so diese Frauen stecken mehr Kraft und Arbeit rein darin, einfach jeden und alles zu verklagen, anstatt dass sie einfach den Stundenlohn, den sie auf Papier vereinbart haben, einfach abarbeiten. So, anstatt dass die einfach besser verhandeln, okay, eine Karriere auswählen, die besser ist, einfach mal Beförderungen hinnehmen und aufsteigen oder zumindestens einfach mal Vollzeit arbeiten und nicht einfach Teilzeit. Oder wenn Teilzeit, dann das realisieren und verstehen und sich nicht in den Kopf setzen, dass sie ja Vollzeit arbeiten würden oder so. Es ist ja voll schwer für sie. Ja, das kann doch echt nicht angehen. Aber dann sich hinstellen und so einen riesen Traram machen, ja, damit einfach irgendjemand, der keinen Bock hatte, zur Arbeit zu gehen oder keinen Bock hatte, so lange da zu bleiben, früher nach Hause gegangen ist, mal Entscheidungen getroffen hat, die dann weniger Geld einbringen für sie persönlich, heißt es, ja, hier, ihr braucht uns jetzt. Keiner braucht euch, okay? Ihr braucht euch selbst nicht. Es ist so fürchterlich zu sehen, wie grinsend die da auf der Bühne stehen und dann diese rhetorischen Fragen stellen von, ja, jetzt könnte man meinen, jetzt haben wir die Gesetze da und alles ist okay, aber halt, stopp, nein. Ja, wer macht denn die Gesetze? Na, ihr macht die Gesetze. Ihr habt doch Leute, die ideologisch auf eurer Seite stehen. Und wenn die es nicht hinbekommen oder die bekommen es halt so hin, wann ist es denn genug? Sagt mir doch, wo ist es genug? Wo? Was muss passieren, damit ihr ruhig seid? So, was? Es ist wirklich nie genug. Man soll mit seinem Handy durch die Gegend laufen und alle Leute, ne, man soll die Kamera auf die Leute zeigen, sieht man direkt, was die verdienen. Nein, man darf ja nicht sehen, was die verdienen. Das würde ja nicht den Datenschutzgesetzen entsprechen. Nein, man weiß sowieso, was sie verdienen, weil alle verdienen das Gleiche. Genau, das ist das Ziel. Abel, sag doch auch mal was. Wenn was der Arbeitgeber nichts tut, muss ich... Programm hier? Nee, Abel hat Probleme, so einmal mit Profis. Der wird die immer noch klagen, das Entgelttransparenzgesetz nimmt mir da gar nichts ab. Und trotzdem sagen wir, Hashtag stell die Frage, nutzt das Entgelttransparenzgesetz, wenn ihr das irgendwie nutzen könnt, weil ihr in den Anwendungsbereich fallt, und stellt so ein Auskunftsersuchen bei eurem Arbeitgeber. Denn auch eine mäßig hilfreiche Auskunft ist besser als gar keine Auskunft. Außerdem, es gibt Evaluation von Gesetzen und wenn es später heißt, naja, da sind gar keine Anfragen nach diesem Gesetz gestellt worden, dann heißt es ja, dann brauchen wir sowas ja auch gar nicht. Gibt ja gar kein Interesse. Ja, das scheint jetzt schon der Fall zu sein. Also es gab ja jetzt schon irgendwelche Berichte darüber und ja, also es war eine sehr kleine Gruppe von Leuten, die da irgendwelche Anfragen gestellt hat. Das ist doch so zum Großteil. Irgendwie 4 oder 7 Männer, die das genutzt irgendwie haben. So, ja. Das war es bisher. Ja. 4 oder 7, also nicht mal mehr zweistellig. So. Also es gibt Frauen in Betrieben, die verdienen mehr als Männer, okay? Es gibt Männer, die verdienen genauso viel wie Frauen im niedrigen Bereich. Es gibt mehr Männer, die mehr verdienen als Frauen, wenn es um die höheren Bereiche geht. Kommt auf den Bereich an, in dem man arbeitet, okay? Aber es kann doch echt nicht sein, dass man nur von den Frauen hört, nur von diesen Arten von Menschen hört, okay? Nicht mal Frauen, okay? Ich will ja nicht mal die Frauen dafür verantwortlich machen. Das Ding... Psychologen, ja? Dass die sich hinstellen und sagen, hier... Wir kämpfen für euch, ihr Frauen, ihr müsst beschützt werden. So, hier, wir machen für euch Sachen, bitte, bitte. So, wir sind die Guten, gebt uns noch mehr Geld. Zum Beispiel bei den Tierärzten ist es so, dass in der Regel die Frauen wollen sich um Katzen, Hunde und Hamster kümmern. Und Pferde, das sind in der Regel immer Männer. Und wenn du jetzt Tierärzte miteinander vergleichst und sagst, ja, also die Männer, die verdienen ja mehr. Ja gut, du wirst auch eher mal von dem Pferd getreten und das kann auch sehr schlecht und unglimpflich für dich ausgehen. Es ist schwerer, ein Pferd oder eine Kuh zu behandeln, wie einen Hund oder eine Katze zu behandeln. Und dann heißt es am Ende, ja, die Gehälter sind ungleich. Während die eine Person das Risiko vom Sterben am Arbeitsplatz hat und die andere Person ein wesentlich geringeres Risiko und dieses Risiko wird ausbezahlt und dann stellt man sich am Ende hin und sagt, das ist jetzt aber unfair. So. Und vor allem diese Stell die Frage, ne? Das ist so lächerlich, weißt du, wenn du dich zur Bewerbung halt so hinsetzt, dann kannst du mal irgendwie mit ein paar Managern oder vielleicht eventuell auch mit einem Chef reden, wenn er mal Zeit hat, ne? So, und dann fragst du ihn einfach, ja, okay, so, wie viel verdient denn zum Beispiel die Person eine Stufe über mir? So, wie viel arbeitet sie? Was ist das Ausmaß davon? Stundenlohn und kann ich da irgendwie mal mitmischen? Wäre dann die nächste Frage. Die musst du nicht mal stellen. Aber einfach nur, damit du weißt, okay, ich habe Leute, die eine Ebene über mir sind, die verdienen natürlich auch gesehen auch mehr Geld, ja, weil sie mehr, ich weiß nicht, Verantwortung übernehmen für die Leute, die unter ihnen sind, so Mittelmanagement, ja. So, okay. Aber warum solltest du überhaupt die Frage stellen? Geh doch zu deinem Vorgesetzten hin und sag, was könnte ich denn machen, dass am Ende vom Monat mehr übrig bleibt? Ja, welche Kompetenzen kann ich übernehmen? Ja. Welche Fortbildungen kann ich machen? Sollte ich mehr arbeiten? Worauf könnte ich mehr achten? Frag doch das mal einfach deinen Vorgesetzten und guck, was dann am Ende monatlich rauskommt und versuch nicht zu schauen, was die Kollegen verdienen, weil jeder schafft eh anders. Du hast schon wieder zu viel Jordan Peterson gelesen. Leute in Firmen, die haben halt echt große, wichtige Stellen zu besetzen, besonders weil ja so ganz große Firmen auch mal Innovation einbauen wollen und dafür brauchen sie Leute, die im IT-Bereich echt hart tätig sind, ja. So, wenn du das machen kannst, bitte sehr, die sind dir bereit, alles Geld der Welt in den Arsch zu schieben, mach doch bitte. Ja. So what you're really saying is, there's no innovation without IT. Genau, und also es stimmt schon, was der Ebbe gesagt hat, man muss sich seinen eigenen Erfolg schaffen, aber ich wollte nochmal dran erinnern, was der Ebbe ja auch im letzten Stream gesagt hat, was Hartz IV und die Berechnungen angeht von dem Existenzminimum, auf welchen Grundlagen das basiert. Und wir reden hier über ganz andere Gehaltsniveaus und nochmal hier eine sogenannte Bürgerrechtsjuristenvereinigung, die sich für Bürgerrechte einsetzen will und ja, die verschwenden ihr Geld für Luxusprobleme, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Die ganzen armen Leute, die nicht wissen, ob sie am Ende vom Jahr 75 oder 80.000 Euro im Jahr verdienen, die tun ja mir wahnsinnig leid. Also, wenn diese Leute einfach ihre Talente, ihre Networking-Experience mal nutzen würden, um sich einzubauen in die Bereiche, wo halt Leute mit Code arbeiten, wo Leute Ingenieur halt Arbeit verrichten, ja. So, selbst wenn es vielleicht ein bisschen hacky ist und nicht so profimäßig, ja. So einfach hingehen, mal Leute anquatschen, auf so Treffen gehen von Leuten, so Networking machen, dann kommt da schon was bei rum, wo man schneller mehr Geld verdient als im Journalismus. Es reicht schon, einfach nur zu dem Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, ich würde gern mehr Verantwortung übernehmen. Was kann ich tun, damit ich ihnen entgegenkomme? Das reicht schon. In der Regel gibt es etwas, was dir dein Vorgesetzter vorschlagen kann. In der Regel schlägt er dir mehrere Sachen vor, dann willst du eine ausarbeitete Sache, verdienst automatisch mehr Geld. Ja, also, keine Ahnung, so, ich meine, ich wurde jetzt auch irgendwie, ich würde sagen, auch befördert in dem Job im August, den ich dann mache, mit der Sommerschule hier. So, ich habe letztes Mal, das allererste Mal, als ich mitgemacht habe, habe ich sehr enthusiastisch einen guten Job gemacht, natürlich hier und da vielleicht was missverstanden, aber bin jetzt halt irgendwie auch befördert worden, eine höhere Sprachgruppe zu übernehmen. Davor hatte ich die Grundstufe, jetzt werde ich so die mittlere oder die Oberstufe sogar bekommen, so Leute mit höherem Sprachniveau, mit denen man halt mehr machen kann, so, weil ich da halt dafür befunden wurde, als jemand, der das könnte. Ja, jemand, der das möchte vor allem. Das ist das Wichtige. Nicht nur, dass du es kannst, sondern dass du es auch noch willst und dass du es kannst. Dass du bereit bist, das auf dich zu laden und das dann zu tragen. OPEX, so. Was ja, du jetzt gerade gesagt hast, ist, Frauen wollen nicht und können nicht. Ja, ja, ich habe gerade gesagt, Frauen können nicht und wollen nicht. Und nur die wenigsten können das und wollen das. Das hat nichts mit Mann oder Frau zu tun. Im Endeffekt hat er gesagt, manche Menschen wollen oder können das, nicht. Ja, das hat wirklich, haben oder nicht, hat damit ja gar nichts zu tun. Das ist wirklich nur eine Charaktereigenschaft, okay? Und hier wird eine Charaktereigenschaft zusammengeworfen mit Mann und Frau, aber gleichzeitig gesagt, ja, haha, das ist eigentlich nur eine Korrelation, wenn es um irgendwie andere Beispiele geht. Da ist keine Korrelation oder da ist nur eine schwache Korrelation. Und ja, das können wir verwerfen, das können wir ignorieren. Ja. Kommt, seid doch mal zumindest ehrlich mit euren Daten. Kann doch nicht so schwer sein, Mann. Und letztlich sollen Arbeitgeber auch merken, dass wir uns für das Thema interessieren und dass wir da dranbleiben, denn time's up for the gender pay gap. Yes, also haben wir uns ein kleines DIY für euch überlegt. Wie mache ich das Ganze? Das sollte man vielleicht ein bisschen durchplanen, weil das ist so ganz unheikel nicht. Ihr seid ja da im Zweifel im laufenden Arbeitsverhältnis. Sollte man sich jetzt schon überlegen, wie man da vorgehen will. Ein guter Tipp, macht das Ganze nicht alleine. Das ist sehr anstrengend, das kann sich auch hinziehen, es kann da auch Spannungen geben. Nicht jeder Arbeitgeber, nicht jede Redaktion geht da super cool mit um. Und das heißt, sucht euch vorher Leute, mit denen ihr zusammen solche Anfragen... Ich meine, wenn du deinem Arbeitgeber drohst, ihn zu verklagen, kannst du damit rechnen, dass du da nicht mehr lange arbeitest. Punkt, Ende, aus. Ich meine, was sie da erzählt, ist schön und gut. Aber das ist eine, also aus meinen knapp 30 Jahren Erfahrung mit Arbeitgebern, wenn du einmal gegen Leute klagst, dann fliegst du raus. Das habe ich schon so oft gesehen. Ich meine. Was mich interessiert, ist, was da auf der Folie steht. Du bist nicht allein, mach's mit FreundInnen. aber auch das mit dem Verklagen für einen Arbeitgeber ist es schon einfach nur nervig, zum Gericht zu gehen. Nicht mal mehr, ob das jetzt pro oder contra oder was auch immer entschieden wird, sondern für einen Geschäftsführer. Es ist einfach nur nervig, Zeit im Gericht zu vertun. Da solltest du versuchen, in der Lage zu sein, es mit deinem Chef so zu klären. Also wenn man dir wesentlich besser gestimmt ist, dann kann man sowas machen und dann kann man so eine Strategie fahren. Aber ich meine, das ist natürlich ein Horror für kleine Unternehmen, die weniger Angestellte haben, die vielleicht auch auf die Arbeitskraft ihrer Untergebenen angewiesen sind und nicht nur Leute einstellen aufgrund von irgendwelchen ja, anderen Rahmenbedingungen oder anderen Kosten. Ja, ja, sondern deswegen, die Leute brauchen, um zu arbeiten. Deswegen geht das ja auch erst ab 200 Leuten. Das haben sie natürlich auch gerade eben so verpackt, als wäre das irgendwie ganz furchtbare Diskriminierung oder so von denen, dass sie sich das so überlegt haben. Aber das ist schon... Ja, aber ich meine, wenn du einen Betrieb hast von 200 bis 500 Angestellten auf 3, 4 Betriebsstätten, also ich meine trotzdem, also das ist trotzdem eine Größenordnung. Wenn man beim Konzern ist, okay, ja, wenn du bei Google bist, dann kannst du sowas machen und Google ist das vollkommen egal, aber ich meine, den meisten anderen Unternehmen, für die wird das ja im Endeffekt nur unterm Strich heißen, ja, wie verpacken wir das ja, politisch korrekt in unsere nächste HR-Schulung, dass man bei der Selektion von potenziellen Bewerbern halt bestimmte Kriterien berücksichtigen sollte. Vor allem ist es auch echt extrem dämlich so alles formuliert, ja. Wenn du dich um einen Job bewirbst, dann willst du einen Job haben und du musst dich verkaufen. Du kannst dann nicht einfach hingehen und nach ein paar Monaten sagen, hier Chef, gib Geld. So, los mach, ja. So, und dann guckt er dich an und fragt, ja, für was denn? Was hast du denn geleistet? So, und dann kannst du sagen, ah, ich verklag dich. Weil ich mache genau denselben Job, den der andere Typ macht, nur mache ich ihn weniger hart und weniger lang, aber es ist, kommt auf dasselbe raus, gibt Geld. Fragen stellen wollt, wo ihr vielleicht auch sagt, okay, wärst du auch im Zweifel bereit zu klagen? Okay, ich auch und dann machen wir es jetzt zusammen. Zweitens, sprecht mit eurer Rechtsschutzversicherung. Wird euer Fall hier abgedeckt? Seid ihr da irgendwie mit dabei mit eurem jeweiligen Paket, was ihr habt? Habt ihr schon eine Anwältin? Wenn nicht, sucht euch eine. Wenn ja, sprecht mit der vorher ab, was ihr ungefähr vorhabt. Denn Thema 3, fragt deine Kollegen, was sie verdienen. Manchmal habt ihr in eurem Arbeitsvertrag eine Verschwiegenheitsklausel, von der zum Beispiel das Gehalt umfasst sein kann. Ist natürlich so eine Sache. Es gibt inzwischen ein Urteil vom Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern von 2009. Die haben gesagt, naja, es kann ja irgendwie nicht sein. Man hat einen Anspruch, gleich bezahlt zu werden, aber man darf nicht darüber reden, was man eigentlich kriegt. Wie soll man den dann eigentlich durchsetzen? Kann ja irgendwie nicht sein. Das soll zwar dem Betriebsfrieden dienen, aber da ist ja wohl der Gleichbehandlungsgrundsatz ein bisschen wichtiger. Genau, scheiß doch auf den Betriebsfrieden. Und vor allen Dingen, vielleicht habt ihr das, also ich würde mal sagen, das ist so ziemlich in sämtlichen Arbeitsverträgen, also... Und die Alte hat an der Universität für Frieden studiert und sagt, scheiß auf den Frieden. Das muss ich auch mal überlegen. Die hat nicht an der Universität für Frieden studiert, sondern die hat Frieden studiert an der Universität. Ja. An der Friedensuniversität in Friedenstadt. Guck mal, vor allem haben sie auch die ganze Zeit... Wir haben jetzt auch die ganze Zeit über Freiheit und Freiheit und Freiheit geredet, aber Freiheit entsteht aus Verantwortung. Genau dieses eine Ding, wodurch sie sich durch so Prozesse halt drücken wollen. Also sie wollen das Geld rausbekommen, aber selbst da muss jemand anderes für sie arbeiten, okay? So, sie wollen etwas dann hingehen und sagen, ja, hier, ich finde mich nicht gut bezahlt, ich will aber nicht mehr Verantwortung übernehmen, aber ich habe jetzt einfach, das steht mir jetzt zu, das Geld, also verklage ich dich. Du wirst nicht ausgeraubt. Es ist nicht so, dass mit dir vereinbart wurde, dass du am Ende des Monats 10.000 Euro bekommst, egal wie lange du arbeitest, und dann bekommst du nicht 10.000 Euro am Ende. So, dir wird ein Stundenlohn gesagt. Wenn du weniger Stunden arbeitest, bekommst du weniger Geld. Komm, ja, Mathe, Dreisatz. Tja, außerdem fand ich sehr interessant, wie die Dame Frage, vorhin über den Betriebs- Sternchen einfach drüber hinweggelesen hat, indem sie einfach gesagt hat, ja, die Anwältin, sucht eure Anwältin, habt ihr schon eine Anwältin? Also, ja... Das ist dann ja, positive so wird, Diskriminierung. So wird das auch immer gelesen bei den Leuten. Betriebsfrieden dient, wenn man den Verdacht hat, dass man schlechter bezahlt wird und das nicht überprüfen kann, ob das jetzt so ein tolles Klima schafft. Jedenfalls könnt ihr dann euren Arbeitgeber fragen, was er eigentlich zahlt. Entweder nach dem Entgelttransparenzgesetz oder wenn euer Betrieb zum Beispiel kleiner ist, kann man ja auch einfach so mal fragen. Schadet ja nichts. Wenn ihr rauskriegt, dass ihr schlechter bezahlt werdet und jetzt kommt's, habt ihr nach dem AGG 2 Monate Zeit, das schriftlich beim Arbeitgeber zu rügen. Und dann ab dieser schriftlichen Rüge 3 Monate Klagefrist. Wir gehen davon aus, dass diese 2-Monats-Frist bei sogenannten Dauerschuldverhältnissen, also im Arbeitsvertrag, nicht anwendbar ist, weil man da immer wieder bezahlt wird. Das heißt, es ist ja nicht ein Ereignis und dann läuft die Frist. Das ist aber noch nicht durchentschieden. Das heißt, ihr seid auf der sicheren Seite, wenn ihr möglichst schnell dann auch handelt. Wenn ihr jetzt nicht klagen wollt, gibt es noch verschiedene andere Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Wenn ihr einen Betriebsrat habt oder einen Personalrat, die haben Einsichtsrecht in die Bruttogehälter, die haben auch das Recht, zum Beispiel Sachverständige hinzuzuziehen. Da gibt es auch Tools, zum Beispiel hier habe ich eins von Verdi mit aufgelistet. Ihr könnt auch euren Arbeitgeber mal fragen, ob er nicht mal so ein Entgeltmonitoring machen will. Faires Gehalt ist doch eigentlich eine coole Sache. Da gibt es auch schon Tools für, müsst ihr euch alles nicht neu ausdenken. Ihr könnt euch sogar Beratung holen. Zum Beispiel das Fair Pay Innovation Lab kommt und berät, wie man ja, faires Gehalt durchsetzt. Schaltet das doch einfach mal auf Twitter. Tretet einen Shitstorm gegen euren Arbeitgeber los. Genau, juhu, genau, ja. Macht das doch einfach mal. Ja, sie steht hier juhu. Ein für eine gesunde Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, so im Idealfall, ja. Aber dann baut sie da Hebel aus, die man nutzen kann, um leichter diese Balance zwischen hier, ich vertraue dir, dass ich dich nicht verklag und du vertraust mir, so dass da auch nichts irgendwie schief läuft, ne, und alles läuft gut. Ja, dann nö. Also diese ganzen Sachen wie Arbeitgeber-Rating, Seiten im Internet und sowas, das ist ja auch kein total neues Phänomen, ja, aber das ist ja hier nochmal so eine ganz neues Level von zielgruppenspezifischem Lobbying, sage ich jetzt einfach mal. Setzen kann, so oder so, über Geld spricht man, lasst euch gleich bezahlen, ihr seid es wert. Und wo wir schon bei Geld sind, darf natürlich auch nicht fehlen. Freiheit braucht starke Freundinnen. Auch unsere Arbeit kostet Geld. Wir freuen uns, wenn ihr die deutsche ACLU unterstützt mit einer Fördermitgliedschaft. Alle Informationen findet ihr unter freiheitsrichter.org. Die deutsche ACLU. Und jetzt what? Die deutsche ACLU. Oh. Also die ACLU habe ich ja vorhin schon mal so ein bisschen ausklamüsert und die GFF habe ich ja vorhin auch so ein bisschen skizziert. Ich denke mal, die Unterschiede sind klar, hoffe ich. Wenn nicht, dann... Dann, die müssen aber echt überall diese scheiß verfickten Sternchen einbauen, okay? Der Satz selbst wäre super gut, wenn es einfach heißen würde, Freiheit braucht starke Freunde, okay? Und so wie es hier da steht, ist es mit diesem Sexus halt drin. Das heißt irgendwie, du sollst eine feste Beziehung mit der Freiheit eingehen. Wie wär's mit... ich bin die Freiheit und das ist meine Freundin, okay? Wie wäre es damit? Freiheit braucht starke Menschen oder einfach Freiheit braucht Menschen. Ja, also Mut zu Freiheit, Mut zu Wahrheit. Nein zu NetzDG, Kulturmarxismus. Ja, vor allen Dingen, weil dieser Stern ja auch so sehr für Freiheit steht. Ja, genau. Ja, und wenn du ein schwacher Freund innen bist, dann ist auch nicht gut, ne? Weil wenn du schwach bist, dann bist du nicht... Brauchst du der Freiheit erst gar nicht ankommen. Die Freiheit braucht dich dann nicht, wenn du schwach bist. Genau. Die Freiheit braucht dich nur, wenn du stark bist. Ja, also wie wir keine deutsche ACLU brauchen. Weißt du, anstatt Survival of the Fittest hat man dann Survival of the Freest. So, das Überleben. Wir brauchen schon eine deutsche ACLU, aber das sind die ja nicht. Auf eure Fragen. Ich möchte nochmal sagen, einzelne Projekte, die unterstützen, finde ich wirklich sehr gut und da sollten die sich wirklich sehr viel mehr drauf konzentrieren, aber das Verhältnis von unterstützungswürdigen Sachen zu Sachen, die halt wirklich, Entgeltgleichheit bei Journalistinnen, das ist schon wirklich ein sehr spezifisches Programm und das hat auch nicht wirklich was mit... das spielt sich auf einem gewissen Einkommensniveau ab. Ja, aber wenn du das für die Journalistin vergleichen. Gar nicht. Wenn du erstmal für die Journalistin kämpfst, dann hast du natürlich dein Presseorgan ausgebaut. Weißt? Als ja. NGO wirst du dann sofort bekannt, weil du ja direkt mit den Journalistinnen in Kontakt treten kannst. Also so rein, um eine Organisation aufzubauen, ja klar. Also macht schon das Sinn, stärkt doch die Marke. Also ich wette, mein Organ ist größer als dein Organ. Da hast du starke Freunde auf jeden Fall, ja. Ich würde sagen, Freiheit braucht auf jeden Fall geistig gesunde Freunde. Super, ich finde es auch toll, dass die hier bei sich da auf freiheitsrechte.org/spenden, ja, dann IBAN, BIC und so, Bankleitzeug haben, aber dann auch Bitcoin. Du kannst uns einfach Bitcoin geben. So, gib uns Bitcoin. Dankeschön. Wir haben noch eine Minute. Sorry für die technischen Probleme. Gibt es Fragen? Ja. Hallo, ich habe eine Frage und zwar würde mich interessieren, wirkt diese Klage dann auch rückwirkend, wenn man dann quasi sagt, ich bin schon 5 Jahre irgendwo beschäftigt? wird das dann sozusagen nachgezahlt oder ist das dann nur für die Zukunft? Das ist die Frage an zu beantworten. Ja, das muss dann nachgezahlt werden. Also wenn festgestellt wird, hier ist Diskriminierung am Werk, dann muss man natürlich auch den diskriminierenden Zustand der Vergangenheit aufheben. Also das im Fall Birkenstock zum Beispiel hat das vor einer Weile geklappt. Noch eine Frage? Schnelle? Okay, also ein Entgeltgleichheit einfordern, denkt dran, eure gleiche Arbeit ist auch gleich viel wert. Sprecht uns an, wir haben euch auch noch ein bisschen Merchandise mitgebracht und wir wünschen euch auf der Republika noch viel Spaß. Ciao. Vielen Dank. Was für ein ekelhaftes Armutszeugnis, dass es keine ordentliche Frage gab, außer, ey, ich will Geld, wie kriege ich mehr Geld? Ey, kann ich meinen Arbeitgeber auch für die Vergangenheit verklagen? Ey, ich will mehr Geld. Und also, was ist das? Republika, shame. Shame. Guck mal, du bezahlst Geld dafür, damit dir Leute 24 Minuten am Stück darüber erzählen, wie du einfach Leute scammen könntest. So, wenn du einfach auf die Tränendrüse drückst und rumheulst und dann hast du uns und wir helfen dir und ich sag dir nicht auch wiederum, ich will nicht sagen, dass alles, was diese da GFF macht, Kacke ist oder so. Nee, nein, ich kenne die ja nicht so gut. Aber wenn die sich schon so präsentieren, dann würde ich da nicht gern hingehen. Und das klingt halt wirklich so, dass ja da Leute hingehen, die meinen, ihnen würde was zustehen, obwohl das vielleicht nicht unbedingt der Fall ist. So. Tja, Chris, meine Güte, du hast ja die schlimmsten Klopper von der Republika rausgesucht, ich muss echt sagen. Alles andere ist ja auch nicht für uns gedacht. Ich bin jetzt auf jeden Fall geistig erleuchtet. Die gute Frau Professor Dr. Nora Makau. Du glühst jetzt. Ja. Ich bin geistig in meiner Entwicklung behindert worden durch diesen Vortrag. Ich hätte in der Stunde auch halben Stunde hier auch ein Buch lesen können. Das Ding ist ja auch, wenn ihr jetzt 10 Jahre lang halbtags arbeitest, die andere Person hat ja dann 50% mehr Arbeitserfahrung. Also das ist ja dann, du kommst ja dann nach nochmal 10 Jahren erst dort an, wo die andere Person ist. Also wenn du weniger Stunden arbeitest, dann hast du auch einfach weniger Berufserfahrung und dann kann man mit dir weniger anfangen als Chef, weil man sich einfach nicht so gut auf dich verlassen kann. Und in der Regel jemanden brauchst, der über dir ist, der dir hilft, wenn du es nicht blickst. Und das ist bei Leuten, die halt viel arbeiten, weniger oft der Fall, weil sie halt mehr Berufserfahrung haben. Und das ist dann ungerecht. Über mir ist nur Gott. Ja. Ja, aber weißt du, dann kannst du nicht dieses Narrativ von alte weiße Männer abschaffen, so schaufeln, ja, weil diese alten Leute, die schon länger bei der Firma dabei sind, vorausgesetzt halt, also dass du halt nicht irgendwie mit 90 jemanden in deine Firma einstellst, so, in eine Managerposition, aber egal, ja, dass diese Leute eigentlich der Kern von deiner Firma sind. So, wenn du den Kern auflösen willst, dann bricht das ganze Ding zusammen, weil du dann Lücken hast und die werden dann von Leuten gefüllt, die vielleicht nicht genau wissen, wie das hier alles funktioniert. Ja, du müsstest die neuen Leute anlernen und nicht irgendwie sagen, ja, weißt du was, wir schaffen jetzt einfach mal die alten Säcke ab, die sind eh schon alt und weiß und wer will die schon. Ja. Ich finde es gut, dass du realitätsnahe Beispiele bringst, wie 90-Jährige, die eingestellt werden in Führungspositionen. Ja. Ist voll realitätsnah, okay? Weil, ja. Also ich finde es gut, dass nicht gegen die Leute diskriminiert wird, die keine. Also ich fände das besser, wenn wir das sagen, wenn sich jeder zu allem auf alles bewerben und auch dann eingestellt werden könnte. So, keine Ahnung. Blinde als Formel-1-Fahrer oder ehemalige Gabelstaplerfahrer als Investmentbanker oder so. Ja. Wofür brauchen wir denn diese starren Unterscheidungen? Das ist so 20. Jahrhundert. Hast du eine Ausbildung? Kennst du dich denn in dem Job aus? Was sind denn das für diskriminierende Fragen? Ich will Geld. Eben. Darum geht's doch. Weißt du, eigentlich könnte sich bei denen Journalisten da, bei denen könnte sich da so ein Affe bewerben und sagen, guck mal, ich hab hier eine Schreibmaschine. Ich kann Shakespeare irgendwie, wenn du mir unendlich Zeit gibst, kann ich das schreiben. So. Und dann kommen die da hin und bekommen dann mehr Geld als Frauen, weil die irgendwie sinnvollere Sachen zufällig hinbekommen, weil sie männliche Affen sind. Weltraumaffen. Ja. Ja, Leute, das war unser kleiner Sonderstream. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Haut rein da draußen. Geh den Wald. Schöne Restwoche noch morgen. Einen Tag noch, dann gibt's die DSGVO. Viel Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns am Wochenende, am Sonntag. Tschö, danke fürs Dasein. Bye, bye. Affen.